Kundgabe 5981. Empfangen durch Bertha Dudder am 21.06.1954. Schließen der Pforten zum geistigen Reich. Die Pforten zum geistigen Reich werden sich schließen, wenn das Ende dieser Erde gekommen ist. Um das zu verstehen, müsstet ihr Menschen wissen, dass auch nach dem Tode die Seele in ihrer Entwicklung weiterschreiten oder zurücksinken kann in die äußerste Finsternis. Ihr müsstet wissen, dass im jenseitigen Reich der Seele noch viele Möglichkeiten geboten werden, um den auf Erden erreichten Reifegrad zu erhöhen oder aus dem Dunkel in das Licht zu gelangen, immer dem freien Willen der Seele entsprechend. Es ist zwar der Aufstieg zur Höhe im geistigen Reich um vieles schwerer und erfordert viel Hilfe und Bereitwilligkeit der Seele, doch er ist nicht unmöglich und also eine besondere Gnade Gottes, der den Seelen unausgesetzt verhelfen will zur Höhe. Es ist aber sein Gegner genauso bemüht, die Seelen in der Finsternis zu behalten, die er auf Erden gewonnen hat. Und darum das Absinken in die Tiefe ebenso möglich, weshalb der Kampf zwischen Licht und Finsternis auch im geistigen Reich ausgetragen wird, das heißt, von beiden Seiten gerungen wird um die Seelen. Denn es gilt, noch vor dem Ende der Erde Seelen aus seiner Fessel zu befreien. Es gilt, auch dort noch den Willen zu erproben, ob er nach oben oder nach unten gerichtet ist. Und darum findet sowohl auf Erden als auch im geistigen Reich unentwegt Erlösungsarbeit statt und in der letzten Zeit vor dem Ende mit besonderem Eifer, weil auch dort eine Scheidung der Geister stattfinden soll, bevor die neue Erde erstehen wird. Denn es beginnt eine neue Erlösungsepoche. Die Schöpfungen der neuen Erde nehmen die Seelen in sich auf, die noch im stärksten Widerstand gegen Gott verharren und aus der Dunkelheit niemals herausfinden würden, weil sie selbst sich gegen das Licht wehren. Und so stößt die Hölle alles aus, was ihr verfallen ist. Das geistige Reich gibt jene Seelen zurück, bei denen keine Hoffnung besteht, dass sie ihren Willen wandeln, und Gott band das Geistige erneut in den Schöpfungen der neuen Erde. Denen es aber gelungen ist, sich zu lösen aus den Ketten des Satans, die streben auch das Licht an. Und sie finden unzählige Helfer und Helfershelfer, die ihnen den Weg zur Höhe ebnen, die ihnen helfen, zur Höhe zu gelangen. Solange noch die Erde besteht, sind die geistigen Pforten noch weit geöffnet, um die Seelen noch aufzunehmen, die vorher ihren Leib verlassen, ganz gleich, in welchem geistigen Zustande sie im Jenseits ankommen. An jeder Seele wird die Erlösungsarbeit fortgesetzt, die nicht als Seele des Lichtes Eintritt hat ins geistige Reich. Wenn aber das Ende gekommen ist, dann schließen sich die Pforten auf lange Zeit. Denn dann sind die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ausgeschaltet. Das schlechte, völlig im Dienst des Satans stehende Geistige erfährt nun die Neubannung in den Schöpfungen der neuen Erde, während das gute, Gott treu gebliebene Geistige gleichfalls auf der Erde bleibt, das heißt, die neue Erde bevölkern wird als Stamm des neuen Geschlechtes. Alles noch Entwicklungsfähige aber wird zuvor abgerufen und am Ende gibt es nur noch solche, die offen vorgehen gegen Gott und also deutlich erkennbare Knechte des Satans sind und solche, die im schwersten Kampf gegen den Glauben Gott treu bleiben und darum auch geeignet sind als Stamm des neuen Geschlechtes, die nun ein paradiesisches Leben führen auf Erden, das für die Menschen der Erde unvergleichbar und darum auch nicht auszudenken ist. Ein überaus seliger Zustand ist es für jene, weil der Vater mitten unter seinen Kindern weilen wird, wo es keine Sünde gibt und keinen Tod, kein Leid und keine Sorgen, und die Menschen durch die Gegenwart Gottes himmlische Seligkeiten genießen, wenngleich sie auf Erden weilen. Doch die Erde ist nicht mehr das, was sie vor dem Ende war, eine Brutstätte für die Hölle, wo sich der Gegner Gottes austobte, um seine Opfer zu gewinnen für sich. Die Erde ist zum Paradies geworden, und die auf ihr nun weilen sind Menschen, die für das Lichtreich tauglich waren, die aber ihren Erdenleib noch besitzen dürfen und dennoch selig sind. die im Willen Gottes leben, die eine herrliche, neu gestaltete Erde in Besitz nehmen, um nun wieder sowohl ihren Nachkommen als auch dem noch gebundenen Geistigen die Wege zur Höhe zu ebnen und ihre Aufwärtsentwicklung zu fördern, wie es im Heilsplan Gottes vorgesehen ist. Der Kampf im geistigen Reich ist für eine lange Zeit beendet. Doch die Lichtseelen steigen auch nun wieder zur Erde, um ihre Führung den Menschen anzubieten. Und also ist nun auch ein geistiger Fortschritt gesichert für alles Geschöpfliche auf der neuen Erde. Und die Erlösung aus der Form geht überraschend schnell vorwärts, weil das Einwirken des Satans für lange Zeit ausgeschaltet ist und also Frieden ist auf Erden und im geistigen Reich. Amen.